Martin Auers Geschichtenmaschine. Hallo, grüß euch, ich bin der Martin und das hier ist meine Geschichtenmaschine. Die habe ich heute wieder angekurbelt, um Geschichten zu euch zu bringen. Heute mache ich es mir aber ein bisschen leichter. Heute lasse ich jemand erzählen, der viel berühmter ist als ich, nämlich die Corinna Harfuch. Das ist eine sehr bekannte Schauspielerin, die hat schon in über 30 Filmen gespielt, in Fernsehserien eine Kommissarin gespielt und zum Beispiel auch im Bibi Blocksberg-Film, da hat sie die böse Hexe Rabia gespielt. In Wirklichkeit ist sie gar nicht böse. Ist eh klar, ist ja nur ein Film. Ja, und die Corinna Harfuch hat eine ganze CD mit Geschichten von mir aufgenommen. Die CD heißt Schlumperwald, so heißt nämlich auch eine Geschichte da drauf, aber die wird's jetzt nicht erzählen, sondern die Geschichte von einem guten Lehrer. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, so lange, dass es schon gar nicht mehr wahr ist, ein König. Der hatte einen Sohn und der war ganz unbeschreiblich dumm. Zum Beispiel hatte ihm sein Hauslehrer, er hatte natürlich einen Hauslehrer, der sich den ganzen Tag nur mit ihm beschäftigte. Sein Hauslehrer hatte ihm also mit Mühe beigebracht, dass 2 und 2 4 ist. »Wir haben ja schon wunderbare Fortschritte im Rechnen gemacht, königliche Hoheit«, sagte er zu dem Prinzen. »Nun wollen Sie doch die Güte haben, einmal das folgende kleine Problem zu überdenken. Wie viel ist wohl 1 und 3?« »Weiß ich nicht«, sagte der Prinz. »Königliche Hoheit, so wollen Sie doch überlegen, 1 Finger und 3 Finger. Nun, wie viel macht das wohl, wenn wir nachzählen?« »Weiß ich nicht«, sagte der Prinz. »Königliche Hoheit, ich bitte Sie, zählen Sie doch einfach nach. 1 und 3 ist 4.« »Wieso?«, sagte der Prinz. »4 ist doch 2 und 2. Haben Sie vorhin gesagt.« So einer war also der Prinz. 12 Jahre lang unterrichtete der Hauslehrer den Prinzen, und weil der Prinz ja der Einzige in seiner Klasse war, konnte er nicht sitzen bleiben, sondern wurde jedes Jahr in die nächste Klasse versetzt. Schließlich sollte er die Reifeprüfung ablegen, und der König hatte befohlen, dass der Prinz die Reifeprüfung mit sehr gut bestehen musste. Der Hauslehrer übte jeden Tag 8 Stunden mit dem Prinzen, aber der Prinz hörte ihm nicht einmal zu, sondern drehte den Fernsehapparat auf, stierte hinein und fraß gedankenlos eine Schokolade nach der anderen. Schließlich kam der Tag der Prüfung und der Hauslehrer bekam fast Schüttelfrost vor Angst. Vor einer Kommission von 5 Hochschulprofessoren, 2 Ministern, der Tante des Königs und dem König selber wurde die Prüfung abgehalten. »Beginnen wir mit der Mathematik«, sagte zitternd der Hauslehrer. »Königliche Hoheit, wenn Sie 6 Äpfel bekommen und Sie sollten sie, nehmen wir einmal an, mit mir teilen, wie viel Äpfel blieben Ihnen dann?« 2, sagte der Prinz, ohne nachzudenken, und kaute an einem Hamburger. Der Hauslehrer erschrak fürchterlich. Er hatte doch so leichte Fragen für den Prinzen vorbereitet und tagelang mit ihm die Antworten geübt. Und wenn der Prinz die Prüfung nicht bestand, würde der König natürlich ihn, den Hauslehrer, bestrafen. Es blieb nur eine Rettung. »Wunderbar«, rief er aus, »in Ihrer königlichen Großzügigkeit würden Sie mir 4 Äpfel überlassen und für sich selber nur 2 behalten. Aber nehmen wir nur einmal an, Sie sollten die 6 Äpfel gerecht teilen. Wie viele würden Ihnen dann bleiben?« 4, sagte der Prinz ungerührt. Der Hauslehrer blickte schüchtern nach den Professoren, aber die starrten vor sich hin und bewegten keine Miene. »Wunderbar, königliche Hoheit, selbstverständlich, da Sie Prinz sind und ich nur Hauslehrer, ist es nur gerecht, wenn Sie 4 Äpfel bekommen und ich nur 2. Aber, königliche Hoheit, um nun auf den Kern meiner Frage zurückzukommen, wie viel ist denn die Hälfte von 6?« 2, sagte der Prinz kauend. »Richtig«, sagte der Hauslehrer, dem schon alles egal war, »denn 6 dividiert durch 2 ist gleich 3, und wenn wir jetzt die Probe machen, so stellen wir fest, 3 geht in 6 2 Mal, also haben wir als Ergebnis 2, also ist 2 die Hälfte von 6. Der Hauslehrer schwitzte vor Angst, aber niemand sagte etwas. Nun, königliche Hoheit, wenden wir uns einer anderen Frage zu. Welches Tier mag sich wohl schneller fortbewegen, eine Brieftaube oder eine Kuh? Eine Kuh, sagte der Prinz und rülpste. Richtig, sagte der Hauslehrer verzweifelt. Wenn beide zu Fuß gehen, ist die Kuh natürlich erheblich schneller. Nun, königliche Hoheit, gestatten Sie mir die Frage, wie viele Beine hat denn ein Pferd? 6, sagte der Prinz, ohne mit der Wimper zu zucken. Richtig, denn da ein Pferd zum Reiten da ist, müssen die Beine des Reiters natürlich dazugezählt werden. Folglich hat ein Pferd 6 Beine. Und nun, königliche Hoheit, nennen Sie mir doch bitte irgendein Insekt. Pferd, sagte der Prinz und holte ein Stück Kuchen aus der Tasche. Richtig, sagte der Hauslehrer, dem schon alles egal war, denn ein Insekt erkennt man daran, dass es 6 Beine hat. Und da wir eben gesehen haben, dass ein Pferd 6 Beine hat, gehört es zu den Insekten. Der Hauslehrer wollte die Prüfung schon beenden, aber der König befahl durch einen Wink mit der Hand, die Prüfung fortzusetzen. Nun denn, königliche Hoheit, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage aus der Geographie zu stellen. Sagen Sie mir doch bitte, in welchem Land liegt die Hauptstadt von Frankreich? Der Prinz kaute an seinem Kuchen, tat so, als ob er nachdächte, und sagte dann mit vollem Mund, »In London!« »Richtig!« rief der Hauslehrer aus. Und weil er schon ganz schamlos geworden war, setzte er noch hinzu, »Welch geistreiche Antwort!« »Frankreich, das bin ich. Das hat der König von Frankreich gesagt. Das ist Französisch. Frankreich, das bin ich.« Und nun hält sich der König von Frankreich tatsächlich derzeit zu Besuch in London auf. Also ist Frankreich in London. Und wenn Frankreich in London ist, dann ist auch seine Hauptstadt in London. Eine wahrhaft glänzende Antwort, königliche Hoheit. Und nun darf ich Ihnen noch die Frage stellen. Doch in diesem Moment unterbrach der König den Hauslehrer. »Die Prüfung ist beendet. Komm zu mir, mein Sohn.« Der Prinz trat vor den König, und der König gab ihm eine Ohrfeige, dass dem Prinzen der Kuchen aus der Hand flog, und sagte, »Du bist ein Trottel!« »Majestät«, stammelte der Hauslehrer, »ich wollte nur alleruntertänigst.« Doch der König ließ ihn nicht weitersprechen. »Der Prinz ist ein Trottel«, sagte er, »aber das bleibt unter uns. Sie werden ihn noch 3 Jahre weiter unterrichten, bis er Doktor der Philosophie ist, dann kaufe ich ihm ein Schloss, und dort kann er Kuchen fressen, bis er platzt. Sie, Herr Professor, werden ab sofort...« »Gnade«, rief der Hauslehrer und fiel vor dem König auf die Knie. »Rutschen Sie nicht auf dem Boden herum und unterbrechen Sie mich nicht. Sie werden ab sofort Minister für öffentliche Ausreden. Und jedes Mal, wenn ich neue Steuern von meinen Untertanen verlange oder einen Krieg anfangen will, werden Sie dem Volk erklären, warum das richtig ist und so sein muss. Sie sind der beste Lehrer, den ich je gesehen habe.« Der Hauslehrer wurde also zum Minister für öffentliche Ausreden ernannt. Der Prinz wurde nach 3 Jahren zum Doktor der Philosophie. Die Prüfung leitete natürlich wieder sein ehemaliger Hauslehrer und bekam dann eine schöne, aber arme Prinzessin zur Frau. Die musste ihn nehmen, weil ihre Eltern nur ein ganz kleines Königreich hatten und sie froh sein konnte, dass sie überhaupt einen Prinzen kriegte. Bald darauf starb der alte König und der Prinz wurde natürlich sein Nachfolger. Schnell verbreitete sich das Gerücht von seiner Dummheit unter den Leuten. Bei der Krönungsfeier hielt der Minister für öffentliche Ausreden folgende Ansprache. Liebe Mitbürger, große Freude erfüllt uns am heutigen Tag, da wir unseren neuen König begrüßen. Wir haben großes Glück, einen so weisen, gütigen Herrscher zu bekommen. Seine Weisheit ist so groß, dass wir gewöhnlichen Leute sie nur schwer erkennen können. Gewöhnliche Klugheit erkennen wir leicht, denn wenn einer nur wenig klüger ist als wir selbst, dann können wir ihn noch verstehen. Doch wenn einer viel, viel weiser ist als wir selbst, dann können ihn nur die Weisen ganz verstehen, die Dummköpfe aber werden ihn für einen Dummkopf halten. Ich selbst habe die große Ehre gehabt, unseren jungen Herrscher von Kindheit an zu unterrichten, und ich kann euch sagen, als kleiner Prinz war er ein Wunderkind. Er war mit 6 Jahren schon so klug wie heute. Auf die einfachsten Fragen gab er mir Antworten, die so weise waren, dass ich die größte Mühe hatte, sie zu verstehen. Oft musste ich nächtelang nachdenken, bis ich herausfand, was er mit seinen Antworten meinte. Heute ist er Doktor der Philosophie, und selbst den Gelehrten an unseren Hochschulen fällt es schwer, unseren weisen Herrscher zu begreifen. Und so sage ich euch, es wird sich vieles ändern in unserem Land, jetzt, wo wir einen so weisen Herrscher haben. Von jetzt an werdet ihr es ganz leicht haben, kluge Leute zu erkennen. Es sind die, welche die Weisheit unseres Herrschers begreifen. Und ihr werdet es auch ganz leicht haben, Dummköpfe zu erkennen. Es sind die, welche unseren weisen Herrscher für einen Dummkopf halten. Und eines muss klar sein. Wir können es nicht dulden, dass Dummköpfe als Lehrer unsere Kinder unterrichten, dass Dummköpfe Bücher oder Zeitungen schreiben, dass Dummköpfe als Bürgermeister unsere Städte und Dörfer regieren. Wir können es nicht dulden, dass Dummköpfe in unserem Land irgendeine wichtige, verantwortungsvolle Arbeit machen. Nur kluge Leute dürfen in Zukunft solche wichtigen Tätigkeiten ausüben, und ihr wisst nun, woran ihr von jetzt an die klugen Leute erkennen könnt. Und so geschah es auch. Wer beweisen konnte, dass ein Pferd 6 Beine hatte, der durfte Lehrer werden. Wer beweisen konnte, dass ein Pferd immer so viele Beine hat, wie der König wünscht, der konnte Bürgermeister werden. Und wer beweisen konnte, dass das Volk umso fetter wird, je mehr der König frisst, der wurde Minister. Und das Land bekam einen neuen Namen und wurde hinfort Land der Weisheit genannt. »Na, was meint ihr, gibt's solche Lehrer und solche Könige und solche Länder?« »Ja, vielleicht nicht ganz so, aber man sollte schon aufpassen, wenn einem wer was zu beweisen versucht.« »So, und jetzt noch für alle Prinzen und Prinzessinnen, die gerade buchstabieren lernen, ein Lied von mir und dem Krachorchester.« Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Denn man weiß nie, was passiert, wenn man in der Suppe rührt. Es kann sein, dass aus dem schwarzen Wein ein Warzenschwein wird. In der Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Aus dem Kinderpuppenwagen wird ein Pinderwuppenkaken. Aus der Sodawasserflasche wird die Flodersasserwasche. In der Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Neben mir im Hort sitzt Susi, ich muss sie einfach lieben. Ich habe ihr an den Tellerrand einen Liebesbrief geschrieben. Mit der Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Als ich gestern im Café war, ist die Zeitung weg gewesen, doch im Suppenteller war mein ganzes Horoskop zu lesen. In der Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe. Buchstabensuppe, ich esse so gerne Buchstabensuppe.